Wir haben noch eins auf Tasche. Ein Waldeslied. Wir befinden uns jetzt in einem großen Wald. Ich weiß überhaupt nicht. Es gibt Leute, die nehmen. Psst. Das ist ein... Psst. Psst. Schon ist dein kleiner Scheißwald im Arsch, Otto. So geht es. Ein Virtuose auf der Gitarre. Ein Stern geht auf. Otto. Okay. Ich Statisten hier auf der Bühne stehen. Meine Fresse. Mann, was hast du überhaupt für eine Haltung? Wie Django. Das mit einem Plättchen zu 50 Pfennig, wa? Okay, Aschi Stickel im Saal? Nee. Wer ist im Saal? Nee, schon wohl. War nur intern. Otto, gib's ihm. Zeig, was du drauf hast.